Für den ehemaligen Abteilungsleiter des Stadtarchivs Eberhard Illner stand die Ursache des Unglücks bereits kurz nach dem Einsturz fest. Im Deutschlandradio Kultur erhob Illner schwere Vorwürfe gegen die Stadt und die Kölner Verkehrsbetriebe. Das liegt nicht an dem Gebäude, sondern es lag an den Arbeiten, die sich vor dem Gebäude seit einigen Jahren oder Monaten jetzt intensiver abgespielt haben. Es ist der U-Bahn-Bau. Es gab ganz klare Warnungen auch vorher. Ich selber habe im Keller des Gebäudes im Sommer letzten Jahres Setzungsrisse festgestellt, das natürlich auch an die Archivleitung weitergegeben. In der letzten Woche wurden Hinweise laut auf erhebliche Senkungsrisse und wie ich von der Stadt Köln erfahren konnte, wurde auch von offizieller Seite bestätigt, dass diese Hinweise eingegangen sind. Vorwürfe, die Kulturdezernent Georg Quander entschieden zurückwies. Zwar seien am Gebäude Schäden aufgetreten, die Statik sei jedoch nicht beeinträchtigt worden. Es ist natürlich mit dem Verlauf der U-Bahn-Arbeiten auch Schädigungen am historischen Archivgebäude aufgetreten, wie in anderen Gebäuden hier im Umfeld auch. Diese Schädigungen sind von der Archivleitung genauestens dokumentiert und verfolgt worden, sind auch regelmäßig an die Gebäudewirtschaft, die ja Betreiber des Gebäudes ist, weitergegeben worden, auch mit einer gewissen Gefahreneinschätzung unsererseits, soweit wir sind ja keine Baufachleute, geben konnten, auch unter Einschaltung externer Gutachter, die noch in dem letzten Gutachten, was uns dann Anfang Januar vorgelegt wurde, bestätigt haben, die Standfestigkeit des Gebäudes ist nicht betroffen. Seit mehreren Jahren ist die Severinstraße eine einzige Baustelle. Schließlich soll direkt unter ihr die geplante Nord-Süd-Bahn verlaufen. Direkt vor dem Stadtarchiv befindet sich ein 28 Meter tiefer Bauschacht. Feuerwehrdirektor Neuhoff erklärte, im Schacht sei eine Öffnung entstanden, in die große Mengen Erde nachgerutscht seien. Dadurch sei dem historischen Archiv praktisch der Boden entzogen worden, sodass es umkippte und zwei angrenzende Häuser mit sich riss. Oberbürgermeister Fritz Schrammer, der seinen Urlaub abgebrochen hatte und nach Köln geeilt war, zeigte sich im ARD-Morgenmagazin bestürzt. Er forderte eine lückenlose Aufklärung und stellte gleich den ganzen U-Bahn-Bau, der voraussichtlich 900 Millionen Euro kosten wird, in Frage. Eins ist mir jetzt schon klar, dass die Frage, ob man in Zukunft U-Bahn-Bauten in einer bewohnten Stadt in dem Maße durchführen kann und soll, die muss wirklich auf den Prüfstand gestellt werden, denn es ist ja nicht das einzige Haus, das Risse zeigt und das Schäden zeigt. Und deswegen muss man hier sicherlich grundsätzlich mal neu drüber nachdenken. Ich halte das eigentlich jetzt fast für unverantwortlich. Der Vorstandssprecher der Kölner Verkehrsbetriebe lehnte die Forderung nach einem Baustopp dagegen ab. Es gebe bisher keine Anzeichen dafür, dass durch die Arbeiten weitere Gebäude gefährdet seien, erklärte Jürgen Fenske. Wir haben in dem eigenen KVB-internen Krisenstab heute Morgen auch die Frage des Baustopps sehr intensiv geprüft. Dazu nach gegenwärtiger Erkenntnislage gibt es im Augenblick keinerlei Indiz dafür, dass an irgendeiner Stelle etwas bedroht ist.